Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Heute möchte ich das Thema Wertschätzung aufgreifen. Ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Denn wir alle sind es wert, dass man uns und unsere Arbeit schätzt. Wir leisten alle etwas und haben dafür auch Wertschätzung verdient. Wertschätzung betrifft uns alle. Und doch ist diese Wertschätzung heute nicht gegeben. Manch einer bekommt sie, ein anderer nur selten und andere auch gar nicht. Wertschätzung kann es überall geben, sei es in der Partnerschaft, als Elternteil, in einer Freundschaft, in einem Sportverein oder auch im Job, als Arzt, Ärztin, im Einzelhandel, beim Friseur, überall. Und Wertschätzung wirkt sich positiv auf den Menschen aus, zumindest für den, der sie bekommt. Aber was ist Wertschätzung? Ich meine, jeder hat wahrscheinlich eine andere Meinung zum Thema Wertschätzung oder eine andere Sichtweise an der Bedeutung von Wertschätzung. Aber mal ehrlich, ein liebes Wort oder mal ein Danke hören wir doch alle gerne. Immerhin erziehen wir auch unsere Kinder dahin, dass sie wertschätzen, zum Beispiel mit Spielsachen, Geschenken oder anderen Menschen umgehen. Dass dann auch mal ein Danke kommt, wenn sie was geschenkt bekommen. Oder ein Danke von uns bekommen, wenn sie im Haushalt helfen oder so. Obwohl das ja selbstverständlich sein sollte, aber trotzdem kann man auch da seine wertschätzend sein und Wertschätzung bekommen. Für unsere Arbeit bekommen wir doch auch alle Wertschätzung, oder nicht? Wie oft bekommt ihr ein Danke von eurem Partner, eurer Partnerin, von Freund oder Freundin, von Kindern, euren Kindern oder auch vom Chef, eurer Chefin, von Kollegen, Kolleginnen? Ist die Wertschätzung da oder eher nicht? Also aus Erfahrung und Erzählung weiß ich, dass Wertschätzung nur selten gegeben wird. Du kannst deinen Job, deinen Sportverein, deine Arbeit als Elternteil oder auch in einer Partnerschaft, Freundschaft gut ausführen. Wenn du Pech hast, gibt es keine Wertschätzung dafür. Es gibt aber auch Menschen, die am Anfang Wertschätzung dafür bekommen, immer wieder gelobt und gut behandelt werden. Eben weil du immer da bist und immer versucht, es allen und jenen recht zu machen. Weil du dich aufopferst für andere und deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst. Selbst Termine verschiebt man, um helfen zu können. Andere gehen immer zu ihrem Termin und auch zum Sportverein. Aber für viele ist das selbstverständlich. Da kommt kein Danke oder so. Andere hingegen haben vielleicht Glück und bekommen dafür Wertschätzung. Ja, und irgendwann kommt dann der Tag, wenn du nicht mehr so funktionierst, wenn du plötzlich mal ausfällst oder mal nicht helfen kommen kannst, vielleicht auch nicht den Dienst tauschen kannst oder krank wirst und das auch über einen längeren Zeitraum. Ja, dann, spätestens dann, ist es mit der Wertschätzung auch wieder vorbei. Dann ist man plötzlich nichts mehr wert, wird abgeschoben, ausgetauscht, belogen. Und alles, was man davor getan hat, ist auf einmal blöd oder war sogar falsch. Man wird schlecht gemacht oder schlecht dargestellt. Ja, aber warum? Warum? Warum ist alles vergessen, was man vorher getan hat, wofür man sich den Arsch aufgerissen hat? Wie oft war man krank zur Stelle, obwohl man lieber hätte im Bett bleiben sollen? Alles ist plötzlich vergessen und das nur, weil man nicht mehr so funktioniert wie vorher. Ja, ich denke, diese Erfahrung hat jeder von uns schon einmal gemacht und das sollte nicht sein. Selbst wenn man mal nicht mehr so funktioniert, wie man mal funktioniert hat, hat man doch eine Wertschätzung für das verdient, was man geleistet hat. Ja, aber das gibt's leider nicht und es ist traurig. Egal, wo man hinhört, heute darf man nur noch funktionieren und selbst dann gibt's am Ende nur einen Arschtritt. Kein Danke, kein Nichts. Und für was das alles? Für nichts. Stattdessen ärgert man sich selber darüber, dass man immer alles gegeben und sich aufgeopfert hat. Dass man immer da war und versucht hat, es allen recht zu machen. Alles nur für ein bisschen Wertschätzung. Und natürlich auch weil man es aus Liebe gemacht hat. Aus Liebe zum Kind, zum Partner, Partnerin, Freund, Freundin. Aus Liebe zum Sport, zum Sportverein. Und natürlich auch aus Liebe zum Job. Eigentlich gibt man immer alles und bekommt dafür nur selten oder gar keine Wertschätzung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ein Danke oder ein Schön, dass es dich gibt. Das hast du gut gemacht. Schön, dass du da bist. Hört doch jeder gerne, oder? Wer von euch bekommt nicht gerne mal Wertschätzung für das, was man getan hat, was man geleistet hat? Das ist doch toll, wenn man dafür dann die Wertschätzung bekommt. Weil wenn die irgendwann nicht mehr gegeben hat, wird man auch nicht mehr die 100% leisten. Und dann braucht man sich auch nicht mehr wundern, wenn derjenige dann nicht mehr so viel leistet wie vorher. Ja, aber das mit der Wertschätzung gilt übrigens auch für uns selbst. Wir sollten wertschätzend mit uns, mit unserem Leben und unserer Gesundheit umgehen. Und uns gut um uns selbst kümmern. Dazu gehört auch, dass wir mal Nein sagen, wenn einem gerade alles so viel wird oder man aus gesundheitlichen Gründen nicht kann. Denke mal daran, du bist wichtig und meisterst jeden Tag so gut du kannst. Und wer weiß, vielleicht können wir ja einfach damit anfangen und unserem Gegenüber Wertschätzung geben oder zeigen. Wie ein Zitat von Ernst Ferste beschreibt, Wertschätzung ist eine der schönsten Formen von Anerkennung. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.